Manchmal, wenn ich alleine bin, dann träume ich vom ganz großen Glück und ich gebe mich dem hin mit 300 Sachen über die Autobahn. Das Ziel entscheide ich nebenbei beim Fahren. Goldklunker klingert an meiner Hand, im Radio Elvis und Jack Daniels satt. Ja, das nenne ich Freiheit, das nenne ich Glück, lecke mich am Arsch. Wer mir das nicht gönnt und komm ich so mit dem Gelde nicht hin, dann überfalle ich ne Bank und ich leg alle um. Ich erschieße die Schweine mit nem Maschinengewehr. Fahr wieder los, mich kümmert gar nichts mehr. Oh, oh, oh. Auf meinem Trip lieben mich dutzende Frauen, die mit mir so herrlich rumsauen. Ja, und sollte ich einmal müde sein, ab ins Motel, fahr mir da harte Drogen ein, denn mein Handschuhfach ist voller Kokain. Hinter der Blende klemmen Trips feinstes LSD. Ich erschieße kleine Kinder im Größenwahn. Und steht ein Tramper an der Seite, wird der platt gefahren. Ich lass mal fickende Schweine auf den Arsch tätowieren und mir ein zweites Ding anoperieren. Und ist der eine mal schlapp, dann wird der andere hart, so wie mein Lebensweg auf dieser Höllenfahrt. Whoa. Ich werd nie wieder in nomine predigen für Spinner auf dem Petersplatz, denn ich werd auch nicht jünger und ich will noch einmal Spaß. Mit freundlichen Grüßen, meine Schäfchen, euer Papst.